Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin für den Februar 2020. In der folgenden Stunde erwarten euch drei Beiträge und eine Rubrik. Anfangen werden wir mit einem Interview mit einem Berliner Anti-Knast-Radio-Kollektiv, und zwar Radio Durchbruch. Danach folgt ein Interview zum ersten feministischen Kongress in Polen, der letzten Monat stattgefunden hat. Und dann hören wir noch einen Beitrag zum Thema Transformative Justice. Bei der besagten Rubrik kann es sich natürlich nur um eine handeln. Genau, wo herrscht Anarchie? Wir haben wieder zusammengetragen, was laut deutschsprachigen Presseerzeugnissen die Anarchie im letzten Monat alles Nennenswertes getan hat. Bevor es losgeht, ein paar Hinweise zu uns. Ihr findet weitere Audios und Veröffentlichungen von uns in Spanisch, Englisch und Deutsch auf aradio.blogsport.de und kontaktieren könnt ihr uns per E-Mail unter aradio-berlin@riser.net oder auf Twitter mit dem Handle aradio-berlin. Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Im Herbst 2019 hat sich in Berlin ein neues Radiokollektiv gegründet, das Radio Durchbruch. Als Anti-Knast-Radio beschäftigen sie sich mit verschiedenen Themen rund um Knäste, Bullen und Justiz. Wir haben nachgefragt, welche Infos sie aus und in die Knäste senden und warum sich dafür gerade ein Radio so gut anbietet. Ja, hallo. Ich sitze jetzt hier mit Pavel, Alex und Panda vom Radio Durchbruch. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Könnt ihr euch zu Beginn vielleicht ganz kurz selber vorstellen? Jo, ich bin Panda. Ich bin Alex. Und ich bin Pavel. Ja, und wir haben uns irgendwann zusammengefunden und sind ein Kollektiv, was jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 21 Uhr auf 88.4 in Berlin und 90.7 in Potsdam sendet. Genau, und wir haben uns gegründet, um die Isolation der Gefangenen vor allem zu durchbrechen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen abgedroschen, aber de facto ist es ja so, dass Gefangene auch völlig isoliert von der Außenwelt werden. Das heißt, Besuche werden auch verweigert, beziehungsweise gibt es eh super wenig Besuchszeiten. Das Telefon ist auch super schwierig zu benutzen, weil es super teuer ist. Viele Zeitungen werden zensiert und so weiter. Das heißt, was draußen in der Welt, aber auch teilweise einfach in den Knästen passiert, das können manche manchmal gar nicht mitbekommen. Und das war so unter anderem die Leitidee des Radios, Infos transparenter zu machen und so ein Stück die Isolation zu durchbrechen. Draußen passiert ja auch öfter mal was für Gefangene, zum Beispiel Soli-Demos, Kundgebungen, Feuerwerke und so weiter. Das bekommen viele einfach gar nicht mit. Und genau, das wollten wir vor allem ändern. Vor allem auch, um widerständige Momente festzuhalten und vielleicht auch, um ein bisschen motivieren zu können. Genau, und wir dachten uns, dass wir mit dem Radio halt auch eben den Leuten drin ein Stück weit eine Stimme geben wollen und den Angehörigen auch. Also wir sind ja auch ein Mitmachradio, dass Leute irgendwie anrufen sollen, uns irgendwie schreiben sollen. Genau, und abgesehen von dem Punkt, dass sich das Radio auch an die Leute drinnen richtet, richtet es sich natürlich auch an Leute von draußen. Und da wollen wir irgendwie auch so ein bisschen vermitteln, dass wir glauben, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben würden, wenn es keine Knäste mehr gäbe. Genau. Ergänzend noch haben wir uns das Medium Radio ausgesucht, weil wir der Meinung sind, dass das nicht immer, aber noch am häufigsten zugänglich ist in den Knästen selber und man jetzt nicht die absolut abgefahrensten Gerätschaften braucht, um dann Radio zu empfangen, sondern einfach nur ein Radio. Genau, und so ein bisschen der Versuch, Knast und die Gesellschaft aus einem politischen Blickwinkel zu betrachten und aufzuzeigen, dass das System hat, was mit den einzelnen Leuten da passiert. Ja. Genau, und nochmal ergänzend, genau, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wir sind jetzt gerade hier draußen, heißt nicht im Knast, aber unser Radio gestaltet sich bestenfalls halt auch durch die Gefangenen, heißt, vorhin wurde es ja schon mal durchgesagt, das ja, wäre super schön, wenn auch Gefangene davon teil wären, heißt, unser Radio kann angerufen werden, also wir können angerufen werden und dann können Beiträge von Gefangenen ausgestrahlt werden. Was wir uns auch sehr wünschen. Und neben den Nachrichten in die Knäste und aus den Knästen beschäftigt ihr euch in jeder Sendung mit einem Themenschwerpunkt. Ihr schreibt, der Inhalt wird durch die Kämpfe bestimmt, die aktuell geführt werden. Welche Kämpfe und Themen beschäftigen euch denn momentan und was gibt es für Probleme? Ja, ich glaube, ich würde zuerst erstmal sagen, dass wir das Radio oder, wenn man so will, Anti-Knast-Arbeit nicht isoliert betrachten wollen von gesellschaftlichen Verhältnissen oder gesellschaftlichen Zuständen. Aber natürlich haben wir schon den Fokus auf, ich nenne es jetzt mal die staatliche Gewaltmaschine. Und außerdem senden wir ja schon hauptsächlich Nachrichten oder irgendwie Themen und Kämpfe aus Deutschland beziehungsweise Berlin und Umgebung, weil das nun mal unsere Sendereichweite ist. Und wir denken, dass das die Leute hier irgendwie am ehesten interessiert. Genau, uns ist halt wichtig, irgendwie Widerstände aufzuzeigen. Weil wir denken, vielleicht können wir auch dadurch irgendwie voneinander lernen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie höre von der Person, die durch irgendeinen Weg hat, irgendwie sich ein bisschen mehr Handlungsspielraum im Knast zu erkämpfen, dann kann ja vielleicht eine andere Person irgendwie darauf erwidern, so, ja, ich mache das aber so, weil in meiner Situation passt das jetzt gerade viel besser. Und genau, irgendwie dieser Punkt von die Widerstände aufzuzeigen und vielleicht daran auch so ein bisschen lernen. Genau, ich glaube, das eine ist so Widerstände und das andere ist, dass wir auch viel über genau Knastbedingungen, Knastsituationen irgendwie berichten wollen. Also ich würde eher sagen, unsere Schwerpunkte sind sehr vielseitig. Das eine ist Widerstand, das andere ist so, ja, Knastbedingungen, Knastsituationen. Wir versuchen zum Beispiel auch stetig irgendwie zum Beispiel durch den Gefangenenratgeber Wege durch den Knast Tipps zu geben, wie man irgendwie mit dem ganzen Mist, der da drinnen passiert, umgehen kann. Sei es zum Beispiel die medizinische Versorgung, die ist super oft miserabel. Oder das Thema seelische Gesundheit, Stress mit Wärtern und so weiter. Ja, und Probleme, die gibt's ja immer. Vor allem jetzt derzeitig mal, vor allem der zunehmend faschistisch-autoritär agierende Staat. Den setzen wir sehr, sehr oft als Schwerpunkt. Das heißt, in einigen Sendungen haben wir über Bullenbefugnisse, Bullengesetze, Bullenverhalten gesprochen. Zum Beispiel auch in einer der letzten Sendungen über die Razzien auf der Sonnenallee hier in Berlin. Racial Profiling, Morde durch Bullen, Morde durch Justiz. Also ja, der Schwerpunkt konzentriert sich auch oft irgendwie Bullen und auf Justiz, aber die Themen, so denken wir, interessieren vor allem Gefangene, weil das oft ja auch die Gründe sind, warum sie einsetzen müssen und natürlich auch uns. Genau. Und im Hinblick auf das Thema unserer Sendung würde ich gerne fragen, gibt es Probleme, die besonders Frauen bzw. Flint-Personen betreffen? Ja, zusammenfassend könnte man sagen, dass alle Unterdrückungsmechanismen, die man draußen findet, findet man A, im Knast nochmal mehr und B, deswegen im Frauenknast auch nochmal natürlich sehr viel mehr. Also Beispiele wären zum Beispiel, dass viele Frauen im Knast berichten von so Razzien, die wirklich widerlich sind. Also es wird irgendwie Unterwäsche weggenommen, heißt, Frauen hatten schon oft die Situation, dass sie 1 bis 2 Wochen ohne Unterwäsche dastehen oder Tampons oder generelle Hygieneartikel, die super wichtig sind, werden irgendwie bei der Razzia mit eingesackt und dann stehen die Frauen eben da und es gibt eben gerade ja Hygieneartikel und alles andere ist weg. Und ich glaube, so allgemein kann man sagen, dass ja der Sexismus draußen, der schon vorherrscht, drin nochmal sehr viel krasser ist. Das heißt, Frauen werden von Wärtern oft super ekelhaft behandelt. Es gibt auch vermehrt immer wieder psychiatrische Diagnosen, die so am Geschlecht reduziert werden. Zum Beispiel wird Frauen im Knast super oft Hysterie vorgeworfen. Genau, also ich würde schon sagen, dass die Bedingungen für Frauen in Knästen nochmal beschissener sind. Und das ist jetzt auch vor kurzem von der Soli-Gruppe Berlin, der GGBO, ein Video rausgekommen über eine ehemalige Gefangene aus dem Knast Reinickendorf. Genau, das kann man unter deren YouTube-Channel sich anschauen. Sie berichtet auch nochmal über die Situation für Frauen hinter Gitter. Und angesichts dessen, gibt es auch irgendwelche positiven Entwicklungen, die ihr beobachten könnt? Ja, wir denken, dass, also vor allem gibt es ja derzeitig vermehrt wieder Anti-Knast-Gruppen, aber auch Gruppen, die generell Gefangene irgendwie supporten. Es gibt Anti-Knast-Radios, wie jetzt uns zum Beispiel. Es gibt auch eins in Mecklenburg-Vorpommern oder in Freiburg. Es gibt die Soli-Gruppen der Gefangenengewerkschaft, die jetzt seit Jahren Gefangene unterstützen. Es gibt den Ratgeber Wege durch den Knast. Vor allem, was ich super positiv oder wir auch super positiv finden, ist, dass super viele Gefangene mittlerweile sich irgendwie Twitter nutzen und irgendwie die Bedingungen dann quasi öffentlich machen. Es gibt auch einige Blogs mittlerweile von Gefangenen. Und es gibt auch wieder vermehrt so gesellschaftliche Gruppen, die zu dem Thema irgendwie arbeiten. Beispielsweise die Kampagne, die jetzt sich gegründet hat, Death in Custody. Und ja, also ich denke schon, dass durch diese zunehmende Bezugnahme auf das Thema es auch präsenter wird, also öffentlich. Menschen reden mehr darüber, wodurch das Thema Knast auch enttabuisiert wird und die Scheiße, die da drin eben passiert, öffentlich wird. Genau, also ich denke, gerade gibt es schon so einen kleinen Aufstieg im Vergleich zu den letzten, oder sagen wir mal vor 5 Jahren, weil sich einfach vermehrt Gruppen irgendwie gründen. Genau, ich denke schon. Also ich würde dir im Großen und Ganzen da auch recht geben. Ich denke nur, dass es auch immer noch mal so eine, mit der Sichtweise zu tun hat. Ich glaube, vor 5 Jahren oder so waren halt noch ganz andere Medien im Spiel. Da gab es sowas wie Twitter und so eine Kanäle noch nicht. Und das versuchen wir in der Sendung auch nicht immer nur alles als so positiv zu betrachten, sondern auch die Widersprüche, die mit unserer Politik damit einhergehen, aufzuzeigen. Andererseits verstehen wir natürlich, dass das ein total gängiges Medium ist, zum Beispiel für Leute, die drinne sitzen und es irgendwie geschafft haben, sich ein Handy zu organisieren. Aber trotzdem, wenn man so ein bisschen weiter zurückblickt, glaube ich, dass vieles auch früher auf anderen Medien lief, was vielleicht heute so ein bisschen eingeschlafen ist, wie zum Beispiel die Präsenz auf der Straße selber, um irgendwie die Forderung von Gefangenen durchzusetzen. Und ja, genau, da versuchen wir auch irgendwie in der Sendung darauf aufmerksam zu machen, dass es halt wichtig ist, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, weil wir draußen sind, die Sachen, die von drinnen nach draußen kommen, auf die Straße zu tragen. Ja, und irgendwie so ein Punkt ist ja, ich weiß nicht, ob man davon was Positives sprechen kann, aber weil die Zustände eben so beschissen sind irgendwie, dass zum Beispiel gerade durch den Rechtsruck, der halt irgendwie durch die Gesellschaft und die Institutionen geht, irgendwie das ein Stück weit sogar positiv gewertet werden kann, dass wenigstens über die rechten Strukturen bei den Bullen und in der Justiz angefangen wird zu diskutieren. Und auch für Gefangene, glaube ich, weil das ist ja tatsächlich auch so Themen, die man in Mainstream-Medien vielleicht zum Beispiel auch findet, aber immer so als Einzelfälle dargestellt werden. Und das genau auch wieder so ein Knotenpunkt ist, wo wir die Chance haben, aufzuzeigen, dass dieses faschistoide System halt System hat. Genau. Und wie kann man gegen diese Zustände aktiv werden? Also wir, die jetzt hier sitzen, sind da gerade alle draußen. Wir wollen jetzt ungern irgendwie Gefangenen sagen, wie sie sich da drin zu verhalten haben. Aber natürlich, wenn Gefangene Bock haben, irgendwie was gegen die Verhältnisse vor allem hinter Gittern zu machen, dann denken wir, ist es wichtig, diese Kämpfe eben nicht isoliert zu führen. Ein bisschen auch als Aufruf, kontaktiert die Anti-Knast-Gruppen, die es gibt, ruft Radios an, teilt eure Kämpfe mit und all der Scheiß, irgendwie, der da bei euch drin abgeht, vernetzt euch mit anderen Gefangenen und auch vor allem anderen, also Gefangenen in anderen Knästen, kämpft nicht allein und für draußen. Denken wir, ist es vor allem wichtig, dass wenn Menschen aktiv sind, sie sich mit den Themen, mit denen sie sich jetzt eh schon auseinandersetzen, die mit Knast verbinden. Also wenn wir sagen, Knast darf nicht isoliert betrachtet werden, dann natürlich nicht nur zu den Gefangenen und dass sie sich mit Leuten draußen vernetzen sollten im besten Fall, sondern auch für die Leute draußen, heißt es, dass irgendwie antifaschistische, antipatriarchale, antikapitalistische Kämpfe und so weiter irgendwie mit Anti-Knast-Kämpfen einhergehen müssen und genau. Ja, cool. Gibt es noch etwas, das ihr hinzufügen möchtet, nachdem ich jetzt nicht gefragt habe? Und auch, wo kann man eure Sendungen anhören? Am Anfang habt ihr es schon mal gesagt, aber auch, wo kann man noch mehr erfahren? Also, wir haben einen Internetblog, radiodurchbruch.noblogs.org. Da kann man alle Sendungen, die live ausgestrahlt worden sind, auch nochmal nachhören. Wir haben eine E-Mail-Adresse, radiodurchbruch@riseup.net. Wir haben einen Das Twitter hier, ne? Mhm. Ja. Also twittervogel@rdurchbruch. Und was wir uns noch wünschen würden, wäre, dass sowas wie heute zum Beispiel mehr zustande kommt. Also dass sich andere Projekte untereinander mehr vernetzen irgendwie. An der Stelle auch nochmal ein Dankeschön, dass ihr uns eingeladen habt für das Interview. Genau, und wenn ihr Leute kennt, die selber im Knast sitzen oder Angehörige, die Leute haben, die im Knast sitzen, dann sagt denen ruhig unsere Telefonnummer weiter. Die können gerne anrufen, die können auf die Mailbox quatschen, was auch immer. Wir versuchen das in der Sendung live zu verschachteln. Genau, sie können auch live anrufen. Die Telefonnummer ist 0177-252-8665. Punkt. Jo. Ja, vielen Dank. Wie im Beitrag erwähnt, mehr Infos unter radiodurchbruch.noblogs.org. Und alle BerlinerInnen nicht vergessen, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 21 Uhr einschalten auf 88,4 MHz. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause mit Bandera Negra von Rebecca Lane.

Es hatte bisher keine landesweite Veranstaltung für feministische AktivistInnen und andere Personen, die sich für Feminismus interessieren, gegeben, um sich zu treffen, zu reden, sich zu vernetzen. Das hat uns schockiert, denn die feministische Bewegung in Polen ist gar nicht so klein. Es gibt viele verschiedene Gruppen, die sehr verschiedene Sachen machen. Aber es gibt keinen gemeinsamen Ort, um sich zu treffen und zu diskutieren. Es ist also der erste Kongress und hoffentlich nicht der letzte. Die Idee entstand während eines Camps, das wir im Sommer gemacht hatten. Es war ein sehr kleines Camp, das wir hauptsächlich für unsere eigene Gruppe organisiert hatten, sowie mit einigen GenossInnen anderer feministischer Gruppen, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Und während dieses Camps sind wir zum Schluss gekommen, dass wir mehr Diskussionen über die feministische Bewegung brauchen, mehr Wissen in den Bewegungen und dass wir uns wirklich, wirklich dringend treffen müssen, da wir solche größeren Veranstaltungen in der feministischen Bewegung bisher nicht haben. Zu den Inhalten. Die zentrale Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, ist die Frage nach dem Zustand der feministischen Bewegung in Polen. Also die Fragen, was machen wir, was versäumen wir zu tun, was sollten wir tun, worauf sollten wir uns fokussieren. Aber es gab auch viele Diskussionen und Workshops zu generellen feministischen Themen, inklusive Sexarbeit, feministische Ökonomie, Care-Arbeit oder Gewerkschaften. Ich denke, es gab somit viele Diskussionen allgemein zur Bewegung, über die Zukunft sowie die gegenwärtige Situation und über spezifische Themen, zu denen wir in der feministischen Bewegung arbeiten. About the movement and about the future and about the current situation, but also about some specific issues that we work on in the feminist movement. Haben hauptsächlich Leute und Kollektive aus Breslau hier am Kongress teilgenommen? Vielleicht kannst du etwas zu den Gruppen und Individuen erzählen, die hierher gekommen sind. We really focused on inviting as many people outside from Wrocław as possible. Wir hatten uns darauf konzentriert, so viele Leute von außerhalb Breslaus wie möglich einzuladen. Am Ende waren es tatsächlich zu viele Leute, die teilnehmen wollten, was uns wirklich überrascht hat. Schließlich mussten wir leider ein hartes Limit für die Anzahl der Teilnehmenden durchsetzen. Generell und speziell für Leute aus Breslau. Die Mehrheit der Leute war daher nicht aus Breslau. Wir wollten, dass ungefähr 20-25% der Leute aus Breslau kommen und der Rest aus anderen Städten Polens und darüber hinaus. Daher mussten wir leider einige Leute rausschmeißen, 50 oder 60 sogar. Denn der Kürze der Zeit geschuldet, konnten wir den Kongress nicht größer organisieren und auch keinen Veranstaltungsort, der für mehr als ca. 100 Leute funktioniert, finden. Wir hatten aber auch wirklich nicht damit gerechnet, dass es so viel Interessierte geben würde. Wir haben den Kongress nicht groß beworben, sondern nur Leute angeschrieben, die wir kennen und von denen wir wissen, dass sie in der feministischen Bewegung aktiv sind. Aber dann gab es ein sehr großes Interesse. Movement and to our friends, and surprisingly, we had plenty of interest in the event. Since probably people. Da wahrscheinlich auch Leute außerhalb Polens dieses Interview hören werden, kannst du etwas zu den Problemen erzählen, die Feministinnen hier in Polen haben, wenn sie sich organisieren? Organizing here in Poland. A huge problem that I see is the fact that we nearly don't collaborate between cities and there is. Ein großes Problem, das ich sehe, ist, dass wir fast gar nicht über die einzelnen Städte hinaus miteinander kooperieren. Es gibt nicht eine einzige Organisation, nicht mal auf NGO-Ebene, ich rede also noch nicht mal von Basisorganisationen, welche städteübergreifend arbeitet. Das ist ein großes Problem, denke ich, denn wir könnten zwischen uns in den lokalen Gruppen viel an Arbeit aufteilen. Wir könnten sehr viel mehr erreichen, sei es nur für einfache Sachen wie die Demos zum 8. März oder auch zu all den Sachen, die wir machen, zum Beispiel zur Selbsthilfe beim Thema Abtreibung oder Verhütung. Ich denke, diese fehlende Kooperation ist ein großes Problem. Was ebenfalls in der letzten Plenarsitzung am letzten Kongresstag genannt wurde, ist, dass wir oft gar nicht wissen, was die anderen Gruppen gerade machen. Wir kennen also die Bewegung selbst gar nicht. Wir kennen einander nicht, was wir jeweils machen. Das ist ebenfalls ein Problem. Darum sollten wir mehr solcher Veranstaltungen organisieren und mehr Arbeit darin investieren, uns besser kennenzulernen und mehr zusammenzuarbeiten. This is why we did this congress and this is why we have to do more events like this and more. We have to put more work in getting to know each other and collaborating. Und politisch gesehen, auf der gesellschaftlichen Ebene, welche Probleme siehst du da? Well, politically, we have plenty of difficulties because Poland is a Catholic country. Nun, politisch gesehen haben wir natürlich viele Probleme, denn Polen ist ein katholisches Land und es gibt daher viel Unterdrückung seitens des Staates, der sich darin mit der Kirche deckt. So gibt es zum Beispiel das Thema Abtreibung, welche in Polen illegal ist. Oder die zahlreichen Anti-LGBT-Aktionen, die vom Staat, der Kirche, von vielen Richtungen ausgehen. Und wenn wir uns das Land als Ganzes anschauen, den Staat, dann können wir klar sagen, dass Polen ein sexistisches Land ist. Die Situation ist schlecht und wahrscheinlich wird sie sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch nicht verbessern. Denn in Sachen Politik und Gesetzgebung gibt es keine Besserung in Sicht. Wir müssen also schauen, dass wir die gegenwärtige Situation überstehen und uns Gedanken über die Zukunft machen. Gibt es etwas Positives, das dir infolge des Kongresses aufgefallen ist? Exciting or that you are excited about? A few new initiatives were. Ja, es gibt einige neue Initiativen. Zum Beispiel soll eine Karte erstellt werden, die Infos zu feministischen Gruppen und ihren Aktivitäten in Polen bereitstellt, um dem Problem, dass wir zu wenig übereinander wissen, zu begegnen. Dann möchte eine der Gewerkschaften jenen internen Bereich erneuern, der sich dem Feminismus widmet. Denn viele Teilnehmende am Kongress sind in dieser Gewerkschaft und sie haben gemerkt, dass sie den Feminismus zurück in die Gewerkschaft bringen müssen. Eine weitere Sache, zu der wir uns entschlossen haben, ist, dass wir ein Camp veranstalten möchten, ein größeres feministisches Camp im Sommer. Und sicherlich gibt es noch viele weitere Dinge, von denen ich nichts weiß, da ich ja nicht überall sein konnte. Aber es gibt mindestens 3 neue Initiativen nach diesem Kongress. And I'm sure plenty of other things happened that I'm not aware of because I couldn't be present in every discussion and so on. But at least 3 new things are going to happen after the Congress. Is there something else you would like to say that I didn't ask you or that you would like? Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest, was ich nicht angesprochen habe? Und wo können Leute mehr Infos zu dem Camp und dem Kongress finden? Information about this camp or about the Congress, how can they find this information? You can visit our website, which is. Ihr könnt unsere Website besuchen, manifa.noblogs.org. Dort werden wir alle Infos zu zukünftigen Veranstaltungen posten. Und was ich noch sagen möchte, es ist gar nicht so schwer, eine Veranstaltung für 100 Leute zu organisieren. Für mich war es das erste Mal, so etwas zu organisieren. Und es war in Ordnung. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich persönlich kennenzulernen, miteinander Zeit zu verbringen, über Politik zu diskutieren. Das sind wichtige Dinge, die wir nicht vergessen sollten bei unserer alltäglichen Organisation und Arbeit als AktivistInnen. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, dass wir die Zeit nehmen sollten für Reflexion, zusammensitzen, zu reden, mal ein Bier zu trinken. Und daher denke ich, ist es sehr wichtig, solche Veranstaltungen zu machen. Very important to do events like this. Thank you. Wie erwähnt, mehr Infos findet ihr unter dem polnischsprachigen Blog manifa.noblogs.org. It's going down and you're invited for what they selling. We ain't buying. There is no running. There is no hiding. There's only fighting or dying. It's going down and you're invited for what they selling. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying. while they howl at the moon. Blue lights howl back. There's a chip in my pocket and I know how to use it. While I sit in the plot, all I want is a new roof. They want jobs, I want time, they want God, I want proof. I want my wife to be home, not at work. Let's chill, let's read, but get done, cause we take them to the streets. Probably not, my city's so divided. They want to whitewash Martin and misquote Asada. Come on, let's be real, let's be air, not be gold. Let's bend, not be broken, let's build, not be sold. Let's take it to their homes, where they sell us all out. They want to buy up the block, kick everybody out. Charge for the pipes that they didn't even build. They charge for the streets with police waiting told. Who is the city for? We shop some real tours. Cardinals to the moon while they gas up the prairie dog. The fate of every city is a flood. When I first moved here, it was cheap and had meth heads. Now it's just tech bros and paleo coffee shops. Progress escapes us, can't help but hate us. Thinking I'm white trash, it's the bike, not a Prius. All of these weed stores are owned by rich white boys. While black folks who sold weed are sitting in jail cells. It's depressing, but that's the way they want it, not us. Let's be honest, they turn fear into commas. Then they turn the Animas River into Hades. Fuck around and poisoned every rest from here to Phoenix. Speaking of settlers, I got 20 on a vegan pizza. You'll make me nostalgic for 90 era hipsters. I don't wanna make a living, I'm here to keep a promise. Find a gift set, leave it better than you found it. That's a tall order, no world order. Only oil oligarchs and hot fructose corn syrup soda. They burn the food stamps, downtown is a boot camp. If you want a class war, I'll be an insurgent. All life in the fast lane, into us is abstract. Future's looking bleak, better invest in the gas mask. Fate of every city is a flood. The fate of every city is a flood. It's going down, and you're invited for what they selling. We ain't buying, there is no running. There is no hiding, there's only fighting or dying. It's going down, and you're invited for what they sell it. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying. It's going down, and you're invited for what they sell it. We ain't buying, there is no running, there is no hiding, there's only fighting or dying. Das war Soul mit Flood und jetzt geht es weiter mit einem Beitrag zu Transformative Justice. Gewalt und Übergriffe in sicher geglaubten Gemeinschaften gibt es leider immer wieder, auch innerhalb der linken Szene. Da wir als Opposition zu Staat und kapitalistischer Gesellschaft nicht die Polizei rufen und unsere GefährtInnen dem sogenannten Rechtsstaat ausliefern wollen, müssen wir andere Wege finden, mit Gewalt und Unterdrückung umzugehen. Die Möglichkeit dazu bieten etwa die Konzepte von kollektiver Verantwortungsübernahme und transformativer Gerechtigkeit, in die wir euch hier ganz kurz einführen wollen. Bei kollektiver Verantwortungsübernahme geht es darum, bereits niedrigschwellig im jeweiligen Umfeld Strategien umzusetzen, die helfen, mit Gewalt umzugehen, ohne sich auf den Staat verlassen zu müssen. Dazu gehören zum Beispiel das Verankern von Werten und Praktiken, die Gewalt entgegenstehen und den Opfern Unterstützung bieten. Ein wichtiger Teil dabei ist die aktive Arbeit daran, alle Bedingungen für Unterdrückung zu beseitigen. Neben der politischen Transformation der Gesellschaft muss sich jedoch auch mit Tätern auseinandergesetzt werden. Hier kommt das Konzept der transformativen Gerechtigkeit zum Tragen. Dieses Konzept zielt darauf ab, Menschen, die Gewalt erfahren haben, zu ermächtigen und ihnen Sicherheit sowie langfristige Heilungs- und Wiedergutmachungsprozesse an die Hand zu geben. Gewaltausübende Personen und ihr Umfeld sollen dazu bewegt werden, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen, sich verpflichten, keine Gewalt mehr auszuüben und sich aktiv an der Wiedergutmachung ihrer Grenzverletzungen zu beteiligen. Diese Konzepte sind jedoch keineswegs neu. In einem Interview auf Radio Korax sprach im August 2019 eine Aktivistin aus Berlin über die Herkunft der Vorgehensweisen. Ich befasse transformative Gerechtigkeit als soziale Bewegung. Eine soziale Bewegung vor allem von Frauen of Color, schwarze Frauen, Queers of Color, schwarze Queers, wo sie ganz viel Wissen und Erfahrung gesammelt haben. Und das ist mir sehr wichtig, dass das im Vordergrund steht, wenn wir über eine Übersetzung in anderen Kontexten sprechen, wobei in andere Communities, mit anderen Positionierungen zum Beispiel, das mitzudenken. Wie ich das so wahrnehme, ist, dass diese transformative Gerechtigkeitsbewegung an der Überschneidung von zwei anderen sozialen Bewegungen entstanden. Und zwar auf der einen Seite aus der feministischen Antigewaltbewegung und auf der anderen Seite aus der antirassistischen Bewegung. Insbesondere so eine abolitionistische Bewegung gegen Polizeigewalt. Abolition heißt die Abschaffung von Polizei und Gefängnis. Und das Wort Abolition wird benutzt, um in Anspielung auf die Abolition von Sklaverei, um Kontinuität zwischen diesen verschiedenen Herrschaftsformen, zum Beispiel Sklaverei und Gefängnis in den USA, deutlich zu machen. Und in beide von diesen sozialen Bewegungen gab es ein kritisches Perspektiv, was gefehlt hat. An der Überschneidung von diesen Bewegungen standen dann Frauen of Color und Queers of Color, die genau die Perspektive für die andere Bewegung geben könnte. Und was ich hier meine, ist, dass in der feministischen Antigewaltbewegung gab es seit der 80er immer mehr engen Zusammenarbeit mit der Justizsystem vor allem und so eine staatliche Kooptierung von Antigewaltarbeit, dass dieser Antigewaltbewegung nicht mehr eine Bewegung wird, sondern eine entpolitisierte Dienstleistung. Und was mit einhergeht oder ging, war eine liberalen, eher reformistische Ideologie, was vor allem die Erfahrungen von weißen Mittel- und Oberschichtsfrauen ins Zentrum gerückt hat. Ihre Erfahrungen, auch ihre Expertise, ich denke, die Bewegung wird immer mehr zum professionalisierten Beratungsstellen, wo nur bestimmte Leute, die Credentials haben, dort zu arbeiten. Und ich denke, das ist so eine klassische Kritik an weißzentrierten Feminismus, Weißstream-Feminismus, um einen Begriff aus von indigene WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zu nutzen, dieses Weißstream, also weißen Mainstream, dass sie Themen von sexualisierter Gewalt und Partnergewalt nur auf der Mikroebene geschaut haben und das als nur auf Geschlecht geschaut haben. Und oft haben sie dann unkritisch Leute einfach zum Polizei weitergeleitet oder eng gearbeitet mit Polizei oder nur polizeiliche Lösungen angeboten für Betroffene. Und dadurch haben sie das Element von staatlicher Gewalt und wie das auch viele Betroffene gefährdet und sogar Betroffenen zum TäterInnen macht. So eine Umkehrung, Opfer-Täter-Umkehrung im Justizsystem. Das haben sie übersehen. Und da kam der Kritik von, okay, wir brauchen andere Alternativen. Nicht unbedingt, um Betroffenen was wegzunehmen, aber was anderes anzubieten, was community-basiert ist. Einige Betroffenen wollen nicht zum Polizei, irgendeine Alternative anzubieten, was auch ein bisschen holistischer ist, wo Heilung auch im Zentrum stehen kann und eine kritische Analyse von Unterdrückung auch dabei ist. Und dann auf der anderen Seite war es auch eine Intervention von diese Frauen of Color, Queers of Color in der transformative Gerechtigkeitsbewegung. Es war eine Intervention in antirassistischer Kontexten, wo oft nur über staatliche Gewalt geredet wurde und nicht über gegenderte Gewalt, nicht über sexualisierte Gewalt, Beziehungsgewalt, manchmal auch Gewalt, was selber innerhalb dieser Bewegungen stattfindet, so wie in jegliche Bewegung. Und das ist oft der Kritik an Polizei und Gefängnis und Polizeigewalt sehr stark auf Männer, vor allem so schwarze Männer, weil sie die Großzahl von Gefangenen in den USA ausmacht. Das Bedürfnis auch eine intersektionalere Analyse zu haben, wo auch nicht-binäre Menschen und Frauen und ihre Erfahrungen im Justizsystem auch berücksichtigt wird. Ja, erstmal so viel dazu. Und diese Bewegung hat seit 20, 30 Jahren versucht, ganz viele verschiedene community-basierten Experimente auf die Beine zu stellen, für einen Umgang mit vor allem sexualisierte und Partnergewalt zu finden. Innerhalb von Communities, also innerhalb von kulturellen Zentren, Hausprojekte, religiöse Gemeinde, politische Gruppen, in Familien, so sehr verschiedene Auffassungen von Communities da. Und die haben den Begriff kollektive Verantwortungsübernahme entwickelt, vor allem die Communities Against Rape and Abuse. Sie haben diesen Begriff geprägt. Sie waren eine Gruppe aus Seattle. Und wir als Transformative Justice Kollektiv haben eine ihrer Gründungstexte auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht. Ihr findet das auch auf unserer Webseite. Ich denke, das ist transformativejustice.eu. Und die begreifen kollektive Verantwortungsübernahme als Arbeit mit vier verschiedenen Bereichen. Eins geht es um Sicherheit und Heilung und Selbstbestimmung für Betroffene. Ein anderer Aspekt geht um das Community, dass die gewaltvollen und gewaltfördernde Praktiken und Normen in der Community auch hinterfragt wird und auch da interveniert wird und dass es neue Normen und Praktiken entwickelt wird. Und an der Seite von der gewaltausübende Person schlägt der Ansatz vor, einen möglichen Umgang mit der Person, ein Versuch, dass diese Person Verantwortung übernimmt für das eigene Verhalten und auch die Möglichkeit hat, das Verhalten zu ändern. Zuletzt geht es mehr um das politische Ebene, an den Versuch, auch die strukturelle, diese Makroebene, was diese Gewalt auf der Mikroebene ermöglicht, also verschiedene Ismen und auch so ein Mangel an Ressourcen, an Macht, an Selbstbestimmung für marginalisierten Menschen, das zu ändern und auch transformative Gerechtigkeit mit in politische Arbeit mitzudenken. In Kampagnen gegen Sexismus oder gegen Polizeigewalt auch mitzudenken, wie können wir denn Strukturen schaffen für einen anderen Umgang mit Gewalt und Konflikt miteinander. Ja, also diese vier Bereiche sind sehr präsent bei transformative Gerechtigkeit, obwohl es oft unmöglich ist, alle vier zu decken, aber so ein bisschen die Vision. Auch in Deutschland gibt es einige Gruppen, die mit den Konzepten der kollektiven Verantwortungsübernahme und transformativen Gerechtigkeit arbeiten. Dabei geht es auch um Fälle von sexualisierter Gewalt, teilweise in linksradikalen Zusammenhängen und Hausprojekten. Doch wie kann damit umgegangen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Und da gibt es keine Patentlösung. Ich denke, transformative Gerechtigkeit geht genau darum, die Besonderheiten von einer Situation daraus einen Response zu finden und Leute nicht in einem schon gegebenen Intervention reinzupressen. Ich denke, was dabei wichtig ist, ist, vor allem für mich, was immer zuerst im Zentrum steht, ist die Unterstützung von betroffenen Personen. Dass es die Möglichkeit gibt, innerhalb der Community über solchen Themen zu sprechen. Auch über solchen Themen zu sprechen, vor akute, aktuellen Fällen sind. Und da setzt der Community Accountability auch an. Ich sehe immer mehr in den Staaten auch den Versuch zu sagen, hey, lasst uns mit kleinen Sachen anfangen. Wir können nicht mal Konflikte klären, die ums Geschirrspülen in der WG geht. Und jetzt wollen wir so einen komplexen, koordinierten Umgang mit Partnergewalt organisieren. Also oft fehlt uns einfach die Skills. Und so auf einer Ebene ist diese Unterstützung, wo auch die Selbstbestimmung von Betroffenen im Zentrum steht. Auf der anderen Seite diese Fähigkeit, auch schwierige Gespräche zu führen mit Menschen, die Gewalt ausüben, wo es nicht darum geht, den so Scham, Schuld, Strafe zu mobilisieren, sondern diese Beziehung als Anknüpfungspunkt. Oft haben wir eine sehr moralische, hygienische Reaktion auf Gewalt und Konflikt in unserer Umgebung. Wir wollen entweder vermeiden oder verteufeln. Diese Unterscheidung habe ich von Creative Interventions gelernt und das finde ich eine sehr tolle Erklärung von die Tendenzen, die ich beobachte, wenn Fällen von Partnergewalt und sexualisierter Gewalt in eine Community erkannt wird. Wir müssen irgendwas in der Mitte finden. wo es darum geht, diese Gewalt ernst zu nehmen, aber trotzdem von die richtige Person, die Person, die eine Beziehung haben mit der gewaltausübende Person, dass es versucht wird, durch diese Beziehungen auch die Person zu schildern, was sie gemacht haben, was für Konsequenzen es hatte und wie die Person Verantwortung übernehmen kann. Und wenn der Person bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, unter anderem sich zu entschuldigen, ohne Wenn und Aber, sich das Versuch, das, was verletzt würde, wieder gut zu machen, insofern als das gewünscht wird von der Betroffenen. Es kann auf verschiedene Art und Weise stattfinden. Und sich zu ändern, damit es langfristig nicht mehr zu Gewalt kommt. Also wenn eine Person bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, dann ist das fantastisch, wenn es Ressourcen in der Community gibt, diese Person bei diesem Prozess zu unterstützen. Und oft, wenn Leute Gewalt getan haben, so wie etwas Ansteckendes, diese Böse, wir wollen nichts damit zu tun haben, wir wollen unsere eigene tolle Reinheit beweisen, indem wir uns von dieser Person distanzieren. Aber Isolation fördert weitere Gewalt und dieser Versuch, Kontakt mit dieser Person zu behalten und den innerhalb von irgendeinem Gewebe von Beziehungen zu behalten, ist wichtig. Ich sage hier aber, ist ganz wichtig, oft für diese, ich merke bei transformative Gerechtigkeit kann immer jeden Satz so umgedreht und verwendet werden, um irgendwas gegen Betroffene zu argumentieren. Das meine ich gar nicht. Ich meine nicht, dass Ressourcen nur zu gewaltausübende Personen gehen sollen auf Kosten von Betroffenen. Ich meine auch nicht, dass Betroffenen die Arbeit leisten müssen, in Kontakt mit dieser Person zu sein. Das ist eigentlich etwas, was die Umgebung um der gewaltausübende Person herum, sie sind dann gut positioniert, solche Arbeit zu machen. Klar ist, dass wir sicher noch weit davon entfernt sind, auch innerhalb unserer linksradikalen Szenen verantwortungsvoll miteinander umzugehen und für die eigenen Fehler einzustehen. Doch wie kann dann eine ganze Gesellschaft ohne Staat und Justiz auskommen? Diese Frage bekommen wir immer. Ist ein bisschen so wie die Frage nach Kommunismus. Ich bin doch für die Abschaffung von Gefängnissen und Polizei insgesamt. Ich denke, wir müssen aber andere Strukturen aufbauen, die mit Konflikt und Gewalt umgehen, weil mit dieser Abschaffung wird nicht Konflikt und Gewalt zwischenmenschliche Ebene ganz weg. Aber für mich, ich verstehe Abolitionismus als den Versuch, eine Welt aufzubauen, wo Polizei und Gefängnisse nicht mehr nötig sind. Und wir wissen, dass vor allem Polizei und Gefängnis, was sie tun, ist, Unterdrückungssysteme aufrechtzuerhalten, Eigentum zu schützen, Menschen zu kriminalisieren, die eigentlich ganz krass von vielen Gewaltformen in der Gesellschaft betroffen sind. Nur damit wir im Klaren darüber sind, welche Funktion sie in der Gesellschaft haben. Diese Sicherheitsfunktion ist meiner Meinung nach eine Illusion. Die reproduzieren Gewalt und sie schaffen das Fundament für Gewalt in der Gesellschaft. Und sie schützen nur bestimmt privilegierten Menschen in dieser Form von negativer Sicherheit, die wir vorhin gesprochen haben. Und wie diese Welt aussieht, weiß ich noch selber noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir so eine dezentralisierten Netz von transformative Gerechtigkeitskollektive haben. Ich habe mal in so einem Philosophie-Kontext darüber gestritten, über wie wichtig es doch ist, eine obere Instanz zu haben und nicht nur alles auf kommunale oder lokale Ebene zu verhandeln. Also die Wichtigkeit, auf der einen Seite mit den Besonderheiten von den Kontext umzugehen und auf der anderen Seite zu gucken, sogenannten universellen, zum Beispiel Menschenrechte auch anerkannt und beachtet wird. Also dass ich denke, wir müssen erstmal diese Welt aufbauen. So nebenbei lernen, wie wir mit Konflikt transformativ statt strafend umzugehen. Vielleicht legen wir dann die Bausteine für diese andere Institution, die wir noch nicht haben, aber die wir jetzt schon brauchen. Thank you. So, ihr seid immer noch beim libertären Podcast des Anarchistischen Radio Berlin und kurz vor Ende kommen wir nochmal ganz klar auf die Anarchie zurück. Und zwar... Der Fall ist erledigt! Du bist hier nicht der Captain! Das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie! Wie jeden Monat tauchen wir auch im Februar wieder in die Flut an News zur Anarchie in der deutschsprachigen Presse ein. Wir springen beherzt in das rauschende Nass an Noten und Gesang, in diese musikalische Anarchie, die sich vor uns ausbreitet. Unser erster Tauchgang führt uns ins östliche Ruhrgebiet nach Kamen. Auf kamen-web.de lesen wir einen Artikel unter dem Titel Musikkritik, Philosophie und Anarchie? Fragezeichen. In Musik gesetzt. 5. und 6. Sinfoniekonzert der Neuen Philharmonie Westfalen. Im 5. Konzert ging es philosophisch zu, wobei... Ganz so leicht, das Philosophieren in dem Werk zu finden, wie es das Programmheft suggeriert, ist es freilich nicht. Meint kamen-web.de. Und dann Anarchie? Fragezeichen, im 6. Konzert. Aber anscheinend weniger philosophisch konzeptionell gemeint, sondern als revolutionärer Durchbruch. Was bedeutet das konkret? Bernd Alois Zimmermanns Musique pour les soupeurs du roi Ubu ist nicht nur eine lustig-satirische Verarbeitung von Schnipseln diverser bekannter Melodien, sondern auch Gesellschaftskritik in sozialphilosophischer Manier. Hier, bestens interpretiert, beim Publikum nahezu Begeisterungsstürme hervorrufend. Wir hatten ja bereits letzten Monat über dieses anstehende Konzert berichtet. Welche Wirkung die Anarchie auf ein offenes Publikum haben kann, lässt sich hier noch einmal deutlich nachhören. Auch die Kronenzeitung aus Österreich lässt sich nicht lumpen und stürzt sich vom 10-Meter-Brett in die Deichkind-Party in Wien. Mit unzähligen Hits aus ihrer bunten Diskografie und einer fulminanten Bühnenshow brachten sie die Menge zur Ekstase. Ein Panoptikum der vertonten Anarchie, bewusst Haltung zeigend und sich gegen das Establishment auflehnend. Ist das etwa alles? Beim Schlusstrack, Remi Demi, herrscht auf der Bühne derartige Anarchie, dass man sich an eine Redaktionssitzung beim verblichenen Mad-Magazin erinnert fühlt. Das ist doch mal ein schöner Vergleich. Mit einem der wenigen wahrlich anarchischen Printerzeugnisse des letzten halben Jahrhunderts, die nicht explizit von Anarchistinnen herausgegeben wurden. Wir bleiben im Dreiländereck und planschen nunmehr gemächlich in einem Beitrag in der Süddeutschen zu den Musikern Georg Breinschmidt und Thomas Gansch. Beide waren sie Mitglieder einer unorthodox besetzten Big Band, die aus Österreich kam und von einem Schweizer geleitet wurde. Unter dem Titel Klangliche Anarchie geht es in dem Artikel um ihren ungewöhnlichen Musikstil. Grundlage ihres Auftritts sind ihr großer Einfallsreichtum und ihre absolute Beherrschung des Instrumentariums. Hinzu kommt der besagte ordentliche Schuss Humor. Ihr Witz hat Tiefgang. Kurzum, sollte man eine Formel für dieses großartige Konzert im restlos ausverkauften Amadeus-Saal erstellen, so könnte diese lauten Anarchie plus Können plus Humor gleich Branch. Nämlich Breinschmidt und Gansch. Zum Schluss kommen wir zu einer ganz schönen Geschichte. Deutschlandfunk Kultur veröffentlichte nämlich einen Beitrag zu den Rennes Prochaines, ein feministisches Performance-Kollektiv aus der Schweiz. Ihr neuestes Album trägt den Titel Zu unserer Verfassung. Und wohin die Reise geht, lässt sich schnell erkennen. Es gibt viele Verfassungen, die auf dem neuen Album der Rennes Prochaines besungen werden. Die des Staates macht ihnen etwas mehr Sorgen als die eigene. Obgleich oder vielleicht auch weil die meisten Songs so ironisch und selbstironisch sind, liegt dem Werk des Performance-Kollektivs eine durch und durch kritische Haltung zugrunde, die von Muda Matis so zusammengefasst wird. Ich möchte ja gerne die Anarchie ein bisschen den schlechten Ruf wegnehmen. Also für die einen sind halt Anarchisten immer nur schwarzer Block und Bombenleger, aber es gibt eben auch ganz viele tolle Erfindungen und Ansätze, die müsste man eigentlich ein bisschen propagieren. Das ist jetzt noch etwas, was ich noch tun kann in den nächsten Songs. Na dann, Glück auf! hacerles pestañe. Ahora bueno, ni a que guañe. En cara no te encara. Es la fava. Come Luis de Pinocho. Ja, das war's schon wieder für diesen Monat. Wir hoffen, die Stunde war angenehm und informativ. Die nächste gibt's dann nächsten Monat. Bis dahin erreicht ihr uns auf aradio.blogsport.de, unter aradio@riser.net oder auf Twitter aradio_Berlin. Bis dann! Con la paloma.